Zweitens, das Hintergründige im deutschen Wesen. Die Deutschen sind ein verfluchtes Volk. Sie sinnen und träumen von nichts weiter als Schikane. Ihre größte Freude ist immer nur Fehler zu finden, zu schreien und zu drohen. Sie fuchteln mit ihren Waffen, die aussehen wie stachelbewehrte Keulen, in der Luft herum. Ihre Munde entströmen statt menschlicher Laute Artillerietonne und Krach, wie von berstendem Stahl. Ihr Leben ist ständig explosionsgeladen. Der Deutsche lebt nicht in geistigen Höhen. Er meidet das Licht und aus seinem Versteck heraus zerreißt er Friedensverträge, betreibt seinen gehässigen Einfluss auf Zeitungsartikel, beugt sich über Landkarten, misst Winkel, mit glühenden Augen verfolgt er die Grenzen der Länder. Sein Vaterland lieben heißt für ihn, alle anderen Länder verachten, verhöhnen und beleidigen. Er kann nur hassen und lügen, ja, er hasst und belügt sich selbst. Er mischt sich immer in andere Affären ein, steckt seine Nase in Dinge, die ihn nichts angehen, kritisiert alles und jedes, setzt alles herab und diskreditiert alles. Was für ein Jammer, dass 23 Jahrhunderte nach Sokrates und Plato, 2000 Jahre nach Christus, noch immer die Stimmen von Leuten dieses Schlages in der Welt gehört wird. Ja, noch schlimmer, dass man ihnen noch zuhört. Das Allerschlimmste aber ist, dass es noch Menschen gibt, die diesen Deutschen glauben. Das Vaterland ist für sie ein abgekapseltes Einzelwesen. Sie geben selbst zu, dass es ihnen nichts ausmacht, in einer Atmosphäre hochmütiger Verachtung für ihre Nachbarn zu leben und zu atmen. In ihrem Volk sehen sie nichts anderes als ein immer neues Werkzeug der Zerstörung, vergleichbar mit einem gefräßigen und nimmersatten Raubtier, dessen einzige Aufgabe darin besteht, Beute zu machen. Alles, was er nicht selbst besitzt, haben sich nach seiner Ansicht die anderen zusammengestohlen. Die ganze Welt gehört von Rechts wegen ihnen. Wer ihrer Tyrannei zu entfliehen versucht, gilt als Rebell. Dieses Volk, das aus lauter Vaterlandsliebe nur sich selbst liebt, dieses blutrünstige Götzenbild, dessen Verteidiger sie sind, schmückt seine Forderungen, wenn es ihm zweckdienlich erscheint, gleich launenhaften Landesherren mit schillernden, entzückten Beigaben aus. Wer nicht gleich einer Meinung mit diesen deutschen Überspanntheiten ist, gilt als Barbar. Sie erwarten, dass man dieses bis an die Zähne bewaffnete Volk mit der Feierlichkeit und dem Geheul der Derwische begrüßt, dass man es mit geschlossenen Augen und mit vor Entzückung zitterndem Körper liebt. Wegen ihrer Fehler soll man taube Ohren für die übrige Welt haben. Alles, was ihnen nicht gehört, muss mit Verachtung gestraft werden. Liebe und Hass gehören zu ihrem Volke. Beide entspringen ein und derselben Geisteshaltung. Den Deutschen bedeutet der nationale industrielle Fortschritt nicht ein glückliches Zeichen nationalen Wohlstandes. Für sie ist er nur ein Mittel zur Erringung der Weltherrschaft. Geografie ist für sie nicht die Lehre über die Erdoberfläche, sondern vielmehr die überraschende Entdeckung von Grenzlinien. Hier werden strategische Pläne zur Welteroberung geschmiedet. Gezwungenermaßen ist jeder Nachbar misstrauisch, und der wachsame Feind ist es natürlich auch. Die Welt wird von Hyänen bevölkert, die demütig über die Erde kriechen, von wo sie eigentlich verjagt werden müssten. Die Deutschen halten sich als von Gott dazu auserlesenes Volk, die moderne Welt neu zu erobern. Wer anderer Ansicht ist, wird als anmaßender Ketzer angesehen und gehört eigentlich zerschmettert. Die Deutschen behaupten, den Frieden zu wollen, aber das muss wohl eine besondere Art von Frieden sein, etwa nach dem Muster der persischen Satrapen, die auch nichts von Frieden und Eintracht hielten. Sie warfen jeden, der solche Ideale zu vertreten wagte, den Löwen vor. Deutsche Laute sind schrill und rau. Statt zu argumentieren, geben sie weitschweifige Erklärungen ab und bestimmen, was recht ist. Beim geringsten Widerspruch laufen sie rot an und nehmen Zuflucht zu Blitz und Donner. Sie schwingen große Reden über die Schlüssigkeit des heiligen kategorischen Imperativs, der an die Stelle von Treu und Glaube tritt. Sie respektieren nichts und niemanden. Kommen sie selbst mit dem Gesetz in Kontakt, dann erklären sie, dass es geändert werden müsse. Minister sind in ihren Augen nur kleine Angestellte, die sie als Strohmänner für ihre politischen Manöver gebrauchen. Der Deutsche ist kleinlich und zänkisch. Sollte wirklich einmal jemand wagen, ihn anzuschreien, so schreit er dennoch nie laut genug. Gibt man ihnen recht, so kommt man gleich auf ihre Liste als Zivilagent. Sie sind Hetzer und Säbelrassler. Sie tauchen ihre Feder in Galle und mit ihren Possenreißern setzen sie die Marionetten in Bewegung, die sich an das Volk wenden und es sogar zum Mittun bewegen können. Die fundamentale Superiorität der deutschen Rasse, Die Notwendigkeit, den Respekt vor allem Deutschen über die ganze Welt zu verbreiten. Die Notwendigkeit, jeden einzelnen Deutschen überall zu schützen, ganz gleich, was er ist. Denn er ist ja schließlich ein Träger der unterweltlichen deutschen Rasse. Das ist, was die Erzieher der Deutschen, die in all den Jahren herangewachsen sind und in disziplinierter Schlachtordnung über die Manöverfelder marschieren, der Jugend beigebracht hatten. Sie haben nie aufgehört, dem Volke in leicht anfälliger Weise die Begeisterung für Krieg und Sieg einzuimpfen, deren Dunst nun zum Himmel steigt und sie zum Überkochen bringt. Das treffende Bild eines deutschen Nazis? Genau das. Und zwar immer noch, obwohl das obige bereits vor 30 Jahren, gleich 1911, Anmerkung des Übersetzers, erstmalig niedergeschrieben wurde. So können wir den Charakter der Deutschen leicht aus längst vergangenen Zeiten wiedererkennen, den Charakter dieser wahnsinnigen Nazis. Gestern hat man sie Pangermanisten genannt, heute schimpft man sie Nazi und morgen wahrscheinlich Supergermanen. Selbst die Zeit kann das innere Gezücht nicht ändern, ganz gleich, was für eines Aushängeschildes sich der Deutsche auch bedienen mag. Die Zeit vermag allenfalls, das Betätigungsfeld der Deutschen zu erweitern, auf dem sie sich mit ständig wachsender Kraft und Brutalität austoben und ihre ungeheuerlichen Gewalttaten begehen können, die ihre fiebrigen Hirne kriegstrunken ausbrüten und zu denen ihr kriegerischer Geist immer wieder verführt. Wenn diese kriegerische Veranlagung die Deutschen aus einem inneren Drang heraus dazu treibt, unschuldige Geiseln zu ermorden, dann stelle man sich vor, so man kann, wie sich diese Geister und tausendfach mehr fanatisierende Deutschen von morgen benehmen werden. Der fantastische Fortschritt der Nazis erschien den meisten Menschen kometenhaft, ein unerwarteter und nicht vorauszusehender Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Andere halten hartnäckig daran fest, und das in gefährlicher Selbsttäuschung, dass die Nazis nur durch die Ungerechtigkeiten des Versailler Vertrages an die Macht gekommen seien. Jedenfalls behaupten das die Deutschen. Und nun glauben die Selbsttäuscher, dass die von den Nazis proklamierten Ideale und Ziele nur das Ergebnis einer augenblicklichen, aber vorübergehenden Umwälzung seien. Die Verbreitung derartiger Ansichten wäre die Geburtsstunde einer bestechenden, jedoch äußerst verbrecherischen Fehlbeurteilung der Nazis und ihrer Partei. Derartige Ansichten könnten zu dem Irrglauben verleiten, dass, wenn erst die Ungerechtigkeiten des Versailler Vertrages beseitigt wären, dass die Nazis alsdann freiwillig von der politischen Bühne verschwinden oder die Deutschen sie durch eine Revolte beseitigen würden. Solche Fehleinschätzungen in Bezug auf das Werden, das Innere und ihre Absichten wurde von den Nazis selber auf das Eifrigste gefördert und verbreitet. Wir wissen heute, dass eine derartige Fehleinschätzung bereits ein Dutzend Nationen ins Verderben geführt hat. Trotzdem ist es noch gar nicht lange her, dass ein bekanntes Mitglied unseres Kongresses aufstand und erklärte, dass die Behauptung, die Deutschen wollten die Welt erobern, ein ausgemachter Schwindel sei. Er gab außerdem den Amerikanern den Rat, die angeblichen Ziele der Nazis als erfundene Märchen abzutun. Äußerungen dieser Art zeugen nicht nur von einer unglaublichen Dummheit, sie sind vielmehr, wenn nicht ausgesprochen, verratsverdächtig, außerordentlich gefährlich. Sie führen dazu, das Volk blind zu machen gegenüber den großen Gefahren, denen es fest und ehrenvoll ins Gesicht sehen muss, soll es sie erfolgreich niederkämpfen. Zum anderen führen derartige Ansichten dazu, Gleichgültigkeit, Interessenlosigkeit und Verantwortungslosigkeit ins Volk zu tragen, was ja auch die Völker erfahren mussten, die der deutschen Anmaßung bereits zum Opfer gefallen sind. Diese Nationen empfinden die deutsche Gefahr bestimmt nicht als Mythos. Die Leiden dieser Völker zeigen allzu deutlich den deutschen Charakter, die deutschen Methoden und die deutschen Endziele auf. Wer dann noch dabei behilflich ist, den Eindruck zu erwecken, als könne man den deutschen Charakter und die deutschen Absichten verändern. Und wenn man weiter eine Propaganda mit der Erklärung betreibt, dass der Sturz des Regimes kurz bevorstände, dann können die Nazis daraus sehr wohl ersehen, dass die so beeinflussten Völker Stärke und Lebensdauer der Partei unterschätzen müssen. Was aber noch viel schlimmer war und ist, Völker, die dieser Propaganda erliegen, können so nicht erkennen, dass Veranlagung und Zielsetzung unveränderbar zum deutschen Charakter gehören. Denn sie sind ein Keim, der seine Nahrung nicht aus einem einzelnen Zweig holt, sondern direkt aus den Wurzeln der deutschen Seele. Wenn auch nicht alle Deutschen die Mittel und Wege billigen, die die Nazis angewendet haben, um ihre Weltherrschaftspläne zu verwirklichen, die Weltherrschaft zu erlangen, so stimmen sie doch mit ihnen überein. Sollte das deutsche Volk diesen Krieg gewinnen, nicht ein Deutscher würde zögern, seine Rechnung zu präsentieren, um seinen Anteil der Beute zu ergattern. Aber wenn sie den Krieg verlieren, dann wird jede Deutsche, natürlich Einzelne, alle Untaten verurteilen, obwohl sie sie alle gemeinsam unter ihrer Regierung verbrochen haben. So hoffen sie abermals, der gerechten Strafe für ihre Sünde zu entgehen. Doch würde eine Niederlage keineswegs ihren Wunsch zerstören, die Welt zu erobern und zu beherrschen. Es gibt also nur einen einzigen Weg, die deutsche Sucht nach Weltherrschaft auszurotten, und um das zu erreichen, muss der Deutsche von der Welt verschwinden. Die Nazis sind keine Menschen, die neben anderen Deutschen dahin leben. Sie alle zusammen bilden das deutsche Volk. Als Zeichen für ihre Neigungen und Ziele ist für alle Deutsche, ob Nazi oder nicht, die Faust. Sie ist für sie genauso aufregend und symbolhaft wie die Freiheitsstatue für uns Amerikaner. Geben wir uns darüber keine Täuschung hin. Der deutsche Wille zur Weltherrschaft ist keine Fata Morgana und wird es nie sein. Er war es auch zu keiner Zeit. Dieser Wille wird bestehen, solange Deutschland existiert. Wenn man weiterhin das Gegenteil behauptet, kann die Weltversklavung durch die Deutschen sehr wohl Wirklichkeit werden. So fantastisch und widersinnig die Durchführung des Nazi-Programms auch scheinen mag, so ist es noch unglaublicher festzustellen, dass es in der gesamten Geschichtsschreibung nicht eine einzige Doktrin gibt, die ihre sture Überzeugung so klar darlegt, ihre Methoden so genau bis in alle Einzelheiten aufführt und ihr Wollen so lebendig, klar und frech im Voraus aufzeigt. Es handelt sich dabei um eine sorgfältige und rücksichtslos vorbedachte Verschwörung, die Herrschaft über die Welt zu bekommen oder, falls das misslingt, die Welt zu vernichten. Seitdem das deutsche Volk als Nation existiert, trägt es sich geradezu mit dem Gedanken herum, eine solche Katastrophe jetzt oder in der Zukunft herbeizuführen. Die unglücklichen Versäumnisse der verschiedenen Regierungen, diesen fast sinnflutartigen Ereignissen entgegenzuwirken, bedeutet eine unglückliche Unzulänglichkeit, wenn man bedenkt, was diese Deutschen alles über uns gebracht haben. Diese Unterlassungssünde wirkt umso alarmierender und unheilvoller, wenn man die Berichte studiert, die zu Tausenden zur Verfügung stehen und die hauptsächlich aus unparteiischen deutschen Quellen stammen. Viele dieser Unterlagen wurden vor mehr als 50 Jahren, das heißt vor 1891, also Anmerken des Übersetzers, niedergeschrieben. Sie zeigen den genauen Ablauf der Ereignisse auf, wie sie später von den Deutschen auf ihrem Marsch zur Welteroberung durchgeführt werden sollten. Bei diesen Dokumenten handelt es sich nicht um extravagante Abhandlungen über Theorien oder Überspanntheiten, wie sie etwa in Fabeln oder Märchen beschrieben werden. Es sind vielmehr die großen, nüchternen Ideen der deutschen Seele. Als solche beleuchten sie grell ihre Struktur und legen ihre Bestrebungen ganz offen dar. Überdies sind die Berichte so klar in ihrer Thematik und so ausführlich auf speziellen Gebieten, dass die Nazis sie fest wortwörtlich übernommen und begrüßt haben. Beim Studium dieser Originalschriften stellt man dann auch zu seiner großen Bestürzung fest, dass das Buch Mein Kampf nichts weiter ist als ein plump abgeschriebener Mischmasch von Schriften, Meinungsäußerungen und Lehrbüchern hervorgeholt aus Berichten, die vor Jahren erläutert wurden, lange bevor Adolf Schickelgruber, gemeint ist hier Adolf Hitler, Anmerkung des Übersetzers, geboren war. Wie wir noch sehen werden, sind sogar Hitlers viel zitierte mystischen Prophezeiungen und sein Zeitplan für die Eroberung reine Abschriften von Veröffentlichungen, die lange Zeit vor seiner Zeit niedergeschrieben wurden. Wenn also Hitler mit großen Schritten vorwärts schreiten konnte, nachdem er die Ungeheuerlichkeit des Pangermanismus wieder ausgegraben hatte, so war das nur möglich, weil das Volk lange vor seiner Geburt vollkommen mit den genau beschriebenen Grundsätzen und Anweisungen geimpft war. Hitler hatte sie also nur erneut zum Ausdruck gebracht und als solche nach außen vertreten. Der giftige Wein der Zerstörungswut war schon lange vorher destilliert und Hitler brauchte nur diese vergiftete Flüssigkeit, den deutschen Kriegsgeist, in den Krug der Menschenliebe umzufüllen. Der Verfasser dieses Werkes wird noch Einzelheiten ausführen und dort, wo es notwendig erscheint, die Richtigkeit seiner Behauptungen nachweisen, und zwar hauptsächlich nach deutschen Quellen. Er wird auch die einzelnen Bestandteile behandeln, aus denen sich die Giftformel des deutschen Pangermanismus zusammensetzt. Und wo er es für angebracht und notwendig erachtet, wird er hauptsächlich aus deutschen Quellen zitieren. Denn anhand der Tatsachen, wie sie Hitler geschaffen hat, lässt sich wohl am besten das deutsche Wesen erklären, denn er hat aus seinem Charakter kein Geheimnis gemacht, ebenso nicht aus seinem Ehrgeiz oder Absichten. Durch sein Handeln allein hat er sein Herz und seine Seele offenbart. Durch seine Worte und mit seinen eigenen Händen wird er sich dereinst aus seinem sein eigenes Grab schaufeln. Laut seiner eigenen Schriftsteller, Lehre und Staatsmänner hat Deutschland nur einen einzigen Sinn für sein Dasein, die Ringen der Weltherrschaft. Und da das seine einzige Aufgabe ist, darf es frei und ungezwungen Schikane, Täuschungen, Intoleranz, Gier, Verfolgung und Unterdrückung ausüben, um sein Ziel zu erreichen. Natürlich betrachtet diese perverse Nation, dieser Staat der Menschenverachtung, seine Last als wahre Ideale des Lebens, während die Lebensideale anderer Nationen das Resultat ihrer eigenen Laster sind. Zersetzung und Verfall. Als wenn es eine Nation gäbe, die sich mit dem gleichen Grad an Verfall brüsten könnte wie Deutschland. Der eigentliche Sinn, der Deutschlands Wahn zur Weltbeherrschung antreibt, wurde von einem deutschen Professor, Heinrich von Treitschke, klar zusammenfassend beschrieben, der da sagte, weil Deutschland die Welt nie verstehen wird, dass die Welt erobert und reformiert werden muss, um sie konform mit dem deutschen Geist zu machen. Es ist dieser Massengrößenwahnsinn, dieser haarsträubende Egoismus, diese intellektuelle Verwirrung, die das kranke Hirn der Deutschen von gestern zum Krieg trieb und die Nazis von heute dazu animiert, diesen Krieg weiterzuführen und wird, wenn diese schizophrenen Teutonen weiterhin existieren, diese Politik und Zielsetzung in den zukünftigen Parteien Deutschlands weiterhin verfolgen. Und um es noch einmal eindringlich zu wiederholen, die deutsche Idee der Weltbeherrschung und Versklavung der Menschheit ist kein politischer Gedanke. Es ist das brennende Evangelium von Hass und Intoleranz, von Mord und Zerstörung und die an entfesselten Blutlust. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine heidnische und unzivilisierte Religion, die ihre Anhänger erst in einen barbarischen Wahn treibt, um dann ihr tierisches Benehmen in unbeschreiblicher Art und Weise an unschuldige Männer, Frauen und Kinder auszulassen. Das sind die wahren Tugenden der Deutschen. Und solange die Menschheit Deutschland auf dieser Erde toleriert, solange wird sie auch seine Quälereien erdulden müssen. Denn diese typisch deutschen Eigenschaften entstammen der deutschen Seele aus uralten Zeiten. Diese deutschen Sklavenhalterstämme sind bekannt für ihre unnatürliche Vorliebe für Krieg und Zerstörung. Seeg, ein bekannter deutscher Historiker, schreibt mit Stolz, dass die alten Germanen für ihre Niederträchtigkeit und Verrat bekannt waren und ihre Untreue war schon sprichwörtlich bei den Römern. Die erkannten, dass diese schnell dabei waren, einen Pakt oder ein Friedensabkommen zu brechen, wenn es ihnen notwendig erschien. Diese alten Germanenstämme, sowie die heutigen Deutschen, waren und sind unfähig, sich zu assimilieren und menschliche Ideale zu akzeptieren, wie zum Beispiel die zivilisierten und sozialen Aspirationen ihrer Nachbarstaaten, wünschenswerte und natürliche Ziele des Lebens. Kriegslüstern wie damals, so sind die Deutschen heute noch, Zitat Professor D. Weise. Deshalb verstehen wir heute, warum für einen Deutschen ein Friedensvertrag nur ein Zwischenspiel ist, nämlich Zeitgewinn zur Vorbereitung eines neuen Krieges, damit er seinen blutrünstigen Durst nach Massenmord, der in seine Seele brennt, löschen kann. Der Deutsche nimmt absolut keine Rücksicht auf Leben, es gibt in seiner Sprache keinen Ausdruck für die Heiligkeit des Lebens. Es wäre unmöglich, selbst in 1000 Bänden die teuflische Brutalität zu beschreiben, mit der die Deutschen unschuldige Menschen behandeln, obwohl die Deutschen Gräueltaten und Gemeinheiten allein des letzten Krieges genug illustrieren und bewiesen sind. Die Akten sind angefüllt mit unzähligen Gräueltaten der Deutschen. Man braucht ja nur den kürzlich passierten Zwischenfall zu nehmen, das Versenken des britischen Schiffes Lancastria, um zu erkennen, dass der Deutsche seinen Ruf der Grausamkeit und Gemeinheit verdient hat. Das eine steht fest, nach dem Untergang des Schiffes hätte kein Pilot der westlichen Nationen vorsätzlich und kaltblütig auch noch Brandbomben auf den Ölfleck geworfen, der das Schiff umgab, um die Frauen und Kinder, die dort um ihr Leben kämpften, lebendig zu verbrennen. Jedoch die deutschen Flieger zögerten keinen Augenblick. Sie taten es mit einem perversen Glanz in ihren wahnsinnigen Augen, um die Frauen und Kinder lebendig in Öl kochen zu sehen. Und das nennt sich eine moderne, selbsternannte Kulturnation. Eine Nation, dessen Presse diese Art von Kannibalismus als Beispiel deutschen Mutes und Heldentat hinstellt. Das ist die Welt der Herrenrasse.